Ende der Fußnote. Im Falle des unerforschten Kontinents gingen viele Neuankömmlinge noch einen gedanklichen Schritt weiter. Die protestantischen Auswanderer und Puritaner aus England verließen den alten Kontinent, weil sie ihren Glauben in Europa bedroht sahen. Sie hofften in Amerika ein christliches Utopia aufbauen zu können. Die Siedler brachten so eine Reihe innerer Erzählungen mit, deren Merkmale den Klang, die Ästhetik und die Dynamik des amerikanischen Narrativs bis heute prägen. Dazu zählten ein enormer Optimismus, man machte sich nur dann auf, wenn man überzeugt war, dass sich in der neuen Heimat die Dinge positiv entwickeln würden, und eine protestantische Arbeits- und Geschäftsethik, die zum wirtschaftlichen Wohlstand beitrug. Außerdem ein Gefühl der Rechtschaffenheit, das ihre Pilgerreise als Abkehr von einer übermächtigen europäischen Kirche legitimierte, und schließlich eine Hyperreligiosität, die mit einer Wahrnehmung der Welt einhergeht, die naturwissenschaftliche Beweisführung ablehnt. Man kann sich diese Pilger also als eine Gruppe optimistischer, anpackender, magisch denkender Selbstverwirklicher vorstellen, die ihre persönliche Wahrnehmung der Welt für die richtige hielten. Fußnote: Um Reisen in die USA schmackhaft zu machen, ließen englische Investoren Bücher, Zeugenberichte und Broschüren erstellen. Man machte laute Reklame fürs Auswandern und versprach den dorthin reisenden Vertragsknechten das Blaue vom Himmel. Anderson geht davon aus, dass dementsprechend die ersten englischsprachigen Amerikaner tendenziell eher naiver Natur oder aus der Verzweiflung heraus besonders gutgläubig waren. Und er zitiert wiederum den Historiker Daniel Burston, der noch einen Schritt weiter ginge, indem er sage, dass die amerikanische Gesellschaft dadurch geformt wurde, dass eine Art natürliche Auslese derjenigen Menschen stattgefunden hat, die bereitwillig an Werbung glaubten.